Die Notstandsgesetze träfen nur Vorsorge für die Demokratie in Notzeiten. In der Tat, die Notstandsgesetze treffen Vorsorge. Aber Vorsorge für einen neuen Faschismus. Vorsorge für Zwangs- und Dienstverpflichtung, für Schutzhaft- und Arbeitslager. Die Notstandsgesetze, sagt man uns, ergänzen das Grundgesetz. In Wirklichkeit sind sie das Grundgesetz einer zur Zwangskaserne abgeriegelten Gesellschaft. Im September 1968 protestieren Krahl und andere gegen die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Der Preis soll an Leopold Senghor verliehen werden, den Präsidenten des Senegal. Im Mai 1968 war es in Senegal zu einem Generalstreik gekommen, der brutal von Polizei und Militär niedergeschlagen wurde. Genau dagegen zu protestieren, war für Krahl und seine Verbündeten Teil internationaler Solidarität. Aufgrund dieser Störaktion muss sich Krahl wegen Aufruhr und Landesfriedensbruch vor Gericht verantworten. In diesem Gerichtsverfahren trägt Krahl eine Rede vor, die später unter dem Titel »Angaben zur Person« veröffentlicht wird. Darin reflektiert er nicht nur seine eigene politische Sozialisation, sondern er bekennt sich, mit Bezug auf Bloch und Marcuse, zu seinem widerständigen Verhalten. Die entscheidende Erfahrung, die im SDS gemacht worden ist, ist die, dass die gesellschaftlichen Beziehungen zwischen den Menschen heute so durch Herrschaft zersetzt sind, dass ein Verkehr, in dem die Menschen sich nicht gegenseitig wie Dinge behandeln, sondern die einzelnen Subjekte sich in ihrer Objektivität als besondere Subjekte anerkennen, geradezu unmöglich geworden ist. Und das, was im Prozess der Auseinandersetzungen in der außerparlamentarischen Opposition, in den Kerngruppen des SDS, in den Basisgruppen von jungen Lehrlingen, von der bürgerlichen Presse immer wieder als selbstzerstörerisch interpretiert wurde, nämlich unsere unendlichen Diskussionen und auch jene Aggressionen, die in unseren eigenen Reihen immer wieder auftreten, ist Ausdruck einer organisationspraktischen Bildungsgeschichte, die es in der Geschichte der Bundesrepublik und in der Geschichte Deutschlands seit dem Faschismus nicht gegeben hat. Dass es nämlich hier eine Gruppe gibt, die durch alle Irrationalitäten hindurch, denn sicherlich sind wir selbst noch mit den Malen kapitalistischer Herrschaft geschlagen, gegen die wir kämpfen, um herrschaftsfreie Beziehungen, um einen Abbau an Herrschaft und Aggression kämpft. Dass dies die einzige Gruppe ist, die versucht, rational darüber zu diskutieren, dass Gewaltlosigkeit in dieser Gesellschaft schon immer Ideologie war. Dass unter dem Deckmantel der Gewaltlosigkeit Gewalt angewandt wird von der herrschenden Klasse. Dass wir diskutieren, was die herrschende Klasse ihrem Gewaltbegriff gegenüber nicht diskutieren kann. Nämlich unter welchen gesellschaftlichen Unterdrückungssituationen Gewalt historisch legitim ist. Die Legalität bürgerlicher Gerichte kann sich nicht mehr legitim begründen. In Frankfurt studiert Hans-Jürgen Krahl bei Theodor W. Adorno. Gegenüber Günter Krass bezeichnet Adorno Hans-Jürgen Krahl einmal als seinen begabtesten Schüler. Im Sinne Adornos verbindet Krahl marxistische Studien mit einer Auseinandersetzung mit der klassischen deutschen Philosophie. Im Zuge der antiautoritären Revolte kommt es allerdings auch zum Konflikt. Krahl formuliert eine Kritik an Adorno. Das ist schon also Schüler-Lehrer-Verhältnis zunächst gewesen. Und man könnte halt sagen, dass Krahl sich halt gegen Adorno gewandt hat mit dem Impetus auch der vor allem der frühen kritischen Theorie. Also er hat ja nach Adornos Tod einen Artikel veröffentlicht, in dem er genau dieses Verhältnis reflektiert und Krahl beurteilt sozusagen die Beschränkung der kritischen Theorie, die er überschritten hat, in dem Faschismustrauma, an dem Adorno zeitlebens gelitten hätte und an das er gebunden geblieben wäre. In der Form, dass eben es einfach die Angst gab, eine faschistische Reaktion hervorzurufen durch revolutionäre oder auch nur radikaldemokratische Aktionen der Studenten. Und diese Furcht, die hat sich aber auch auf die Theorie ausgewirkt, eben in Form dieser unbestimmten oder reinen Negativität. Wenn Adorno etwa das ganz andere hypostasiert, schlägt das natürlich im nächsten Moment in Affirmation des Bestehenden um, mit dem die Kritik nichts verbindet, mit dem sie aber auch keine Angriffspunkte mehr teilt. Und wenn man zwischen allen Stühlen sitzt, dann kann das auch ganz bequem sein, weil es eben halt dann auch keine Auseinandersetzung mehr geben muss, man sozusagen entrückt ist. Und das hat ja dazu auch beigetragen, dass viele davon gesprochen haben, die kritische Theorie wäre die intellektuelle Gründung der Bundesrepublik gewesen. Also dieses Renommee, was die späte kritische Theorie, muss man sagen,